Hi, friends. Hallo, Freunde. Look, I'm going to give you a beautiful lesson from Jesus and his disciples. Ich gebe dir eine schöne Lektion von Jesus und seinen Jüngern. And I think we see a principle here that we can find in many other stories in the Bible. Ich denke, wir sehen hier ein Prinzip, das wir in vielen anderen Geschichten der Bibel finden. The disciples were facing one of the biggest transitions they've ever faced. Die Jünger standen einer der größten Veränderungen gegenüber, die sie jemals erlebten. It's in Acts chapter 1. Es ist in Apostelgeschichte 1. So here is what happened. Folgendes geschah. Jesus has finally risen from the dead. Jesus ist schließlich von den Toten auferstanden. And he's back with the disciples. Und ist zurück bei den Aposteln. And there he's spending 40 days teaching them about the kingdom. Er verbrachte 40 Tage mit ihnen und lehrte sie über das Königreich. So 40 days all the time Jesus and the disciples are together. Also 40 Tage lang waren Jesus und die Jünger ständig zusammen. But it was not just being together with them. Aber es war nicht nur ein Zusammensein mit ihnen. It was the time of the biggest transition they would have ever faced. Es war die Zeit der größten Veränderung, die sie jemals erlebten. Why was this the time of the biggest transition? Warum war das die Zeit der größten Veränderung? Because Jesus made it very, very clear that he is leaving them and now they are on their own. Weil Jesus ganz klar sagte, dass sie verlassen wird und sie dann auf sich alleine gestellt sind. You know, sometimes we read the gospel and we don't really understand what's going on. Manchmal lesen wir das Evangelium, verstehen aber nicht wirklich, was gerade vor sich geht. But this was not only Jesus having a final talk to them. Aber Jesus hatte nicht nur eine Art Abschlussgespräch mit ihnen. This is Jesus preparing them for the greatest transition they've ever faced. Sondern Jesus bereitete sie auf die größte Veränderung vor, die sie jemals erlebt hatten. Jesus saying, I know you've given up everything for me for 3.5 years and followed me radically. Jesus sagte, ich weiß, ihr habt alles für mich aufgegeben in den 3.5 Jahren, in denen ihr mir radikal gefolgt seid. But I'm going to go to heaven. Ich werde jetzt in den Himmel gehen. You're going to see me anymore. Und ihr werdet mich nicht mehr sehen. And it's very interesting what we see in this conversation, Acts chapter 1. Es ist sehr interessant, was wir in dieser Konversation in Apostelgeschichte 1 sehen. That the disciples, they were completely wrong in their heart. Die Jünger lagen in ihren Herzen vollkommen falsch. They were focused on the completely wrong thing. Sie waren auf die komplett falschen Dinge fokussiert. And Jesus corrected that in his loving and caring way. Jesus korrigierte sie auf seine liebende und fürsorgliche Art. So as Jesus having this conversation and he's about to go to heaven, als Jesus also darüber sprach, in den Himmel zu gehen, he gives them the very first key to transition successfully. Gab er ihnen den ersten Schlüssel, wie sie erfolgreich in das Neue hineinkommen können. Remember, until now, whenever they had a problem, they could talk it out with Jesus. Erinnere dich, wann immer sie bisher ein Problem hatten, konnten sie es mit Jesus besprechen. Jesus was in charge. Jesus war verantwortlich. Now they are in charge. Jetzt haben sie die Verantwortung. Because he will be gone. Weil er weg war. It's a huge transition. Das ist eine enorme Veränderung. So the first thing that Jesus taught them is this. Das erste, was Jesus ihnen lehrte, war folgendes. In the time of transition, you must focus on your mission and not on your own ambition and desire. In Zeiten der Veränderung musst du auf deinen Auftrag fokussiert sein und nicht auf deine eigenen Ambitionen und Wünsche. The people who make their own desires and their own ambitions the focus in the time of transition are going to lose. Menschen, die in Zeiten der Veränderung ihre eigenen Ambitionen und Wünsche fokussieren, werden verlieren. Why? Warum? Because now all is left is you, your cleverness and your ability. Weil alles, was jetzt übrig bleibt, bist du, deine eigene Klugheit und Fähigkeit. But as the whole world is being shaken, your cleverness and your ability is not good enough to navigate you through transition. Aber da die ganze Welt erschüttert wird, wird deine eigene Klugheit und Fähigkeit nicht ausreichen, um ins Neue hineinzugehen. We have to keep reminding us of the instability of this natural world. Wir müssen uns immer an die Instabilität dieser natürlichen Welt erinnern. You know, the Bible says all of this. Die Bibel sagt das alles. If you look what the Bible talks about, security of finances, security of relationships, it's very clear. Wenn du schaust, worüber die Bibel spricht, Sicherheit der Finanzen, Sicherheit von Beziehung, ist es sehr klar. Brother will betray brother. Bruder wird den anderen verraten. There is no earthly security in finances. Es gibt keine weltliche Sicherheit in Finanzen. People will become very evil. Menschen werden sehr böse werden. Very self-focused and unthankful. Sehr selbstsüchtig und undankbar. So what happens? Was passiert? If we focus on our ambitions, our desires, we're gonna be in trouble. Wenn wir uns auf unsere Ambitionen und Wünsche fokussieren, werden wir Probleme bekommen. So when we come into this transition, here is our focus. Wenn wir in diese Veränderung kommen, hier ist unser Fokus. What's my God-given mission and I will stay focused on it. Was ist meine Mission, die ich von Gott bekommen habe, und ich werde darauf fokussiert bleiben. You know, there are some heroes of faith that I have in my life. Es gibt einige Glaubenshelden in meinem Leben. And every one of them who finished well, they kept the focus on the mission. Jeder einzelne, der gut abgeschlossen hat, behielt den Fokus auf seinen Auftrag. Reinhard Bonnke is one of those. Reinhard Bonnke ist einer davon. You know, and throughout the modern church history, you will find people. They didn't worry about their own ambition. Und über die ganze Kirchengeschichte hindurch findest du Menschen, die sich nicht um ihre eigenen Ambitionen sorgten. But they were concerned about their God-given mission. Sondern sie waren besorgt über ihre von Gott gegebene Mission. Look what happened in Acts chapter 1. Schau, was in Apostelgeschichte Kapitel 1 geschah. In verse 6, here's what they said. Im Vers 6 steht Folgendes. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Die aber so zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? What does this even mean? Was bedeutet denn das? Well, we know that the kingdom of Israel was occupied by the Romans. Wir wissen, dass das Königreich Israel von den Römern besetzt war. They believe that Jesus is coming, he is a new king. Sie glauben, dass Jesus kommen wird und er ist der neue König. He's going to overthrow the Roman Empire and he's going to give the kingdom back to the Jews. Er wird das römische Reich stürzen und das Königreich den Juden zurückgeben. You know, it is very interesting what Jesus told them. Es ist sehr interessant, was Jesus ihnen sagte. He says, listen, it's not for you to know. This is not what it's all about. Er sagte, das müsst ihr nicht wissen, darum geht es gar nicht. Their ambition was, let's restore the kingdom. Let's do what we want to have happen. Ihr Bestreben war, lass uns das Königreich wieder aufbauen. Lass uns das tun, was getan werden muss. But paraphrased, Jesus told them, that's the wrong focus, people. Umschrieben sagte Jesus, das ist der falsche Fokus, Leute. You're not gonna transition like this. So werdet ihr nicht in das Neue hineinkommen. You stay. Ihr bleibt. You get filled with the Holy Spirit. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt. You receive power. Ihr bekommt Kraft. And then you go and preach the gospel all over the world. Und dann geht ihr los und predigt auf der ganzen Welt das Evangelium. You see, if they would have focused on their own ambitions and desires, they would have not made this transition well. Siehst du, hätten sie sich auf ihre eigenen Ambitionen und Wünsche fokussiert, wären sie nicht gut in das Neue hineingegangen. So in this time of transition, Jesus had to confront this issue. Also in dieser Zeit der Veränderung musste Jesus diese Sache konfrontieren. And tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter. Have a good day. Habe einen guten Tag.